Deutschlandfunk Kultur Tonart. Mit 90 Jahren, leicht über dem Rentenalter, will er es nun ein wenig ruhiger angehen lassen und sagt zum Abschied aber trotzdem nicht leise Servus, sondern pompös Arrivederci, Ennio Morricone. Er ist auf Abschiedstournee und war gestern zum letzten Mal in Berlin. Wohl kaum jemand hat in der Geschichte der Filmmusik einen so unvergleichlichen Sound geprägt. Rund 500 Kompositionen allein für Kino- und Fernsehfilme hat er in über 60 Jahren komponiert. Wegweisende Musik und eigene Kunstwerke, auch ganz ohne Leinwand. Zwei glorreiche Halunken, The Mission oder zuletzt gehört, spiel mir das Lied vom Tod. Mit diesen Stücken und anderen stand Ennio Morricone gestern auf der Bühne vor rund 11.000 Zuschauern mit großem Sinfonieorchester, Chor und diversen Gästen bei seinem offiziell letzten Deutschlandkonzert in Berlin. Und mit dabei war mein Kollege Vincent Neumann, verantwortlich für die Filmmusik hier in der Redaktion. Ja, eine Farewell-Tour, ein Abschiedskonzert in Deutschland, das klingt nach den vielbeschworenen großen Emotionen. War es das? Ja und nein, würde ich mal sagen. Also beim Publikum auf jeden Fall, da gab es schon vor Beginn, als er noch nicht mal ganz auf der Bühne war, schon Standing Ovations und sollte dann auch für den Rest des Abends so weitergehen. Also da war man sich der emotionalen Bedeutung dieses Auftritts durchaus bewusst. Bei Ennio Morricone selbst bin ich mir da nicht so sicher. Das war zumindest nicht ersichtlich. Also er ist ja noch nie besonders extrovertiert gewesen. Aber in diesem Fall hätte ich schon gedacht, dass er vielleicht mal ein paar Worte an das Publikum richtet oder ja irgendwie einen besonderen Abschied zelebriert. Aber er kam einfach auf die Bühne, hob den Taktstock und los geht's. Den ganzen Abend wird kein Wort gesprochen und ja, nach gut 2 Stunden und 3 Zugaben verschwindet er dann einfach wieder. Also Business as usual, kann man sagen, der letzte Auftritt des großen Ennio Morricone in Deutschland. Aber seit der Musik stand im Mittelpunkt, nicht die Person. Dann war es dann trotzdem ein würdiger Abend für diesen, man kann ja wirklich sagen, legendären Komponisten. Also ich denke, würdig ist wirklich das richtige Wort in diesem Fall. Ennio Morricone ist halt noch ein ja, richtiger Maestro alter Schule. Da gibt es einen Handkuss für die Solistin. Wenn an den falschen Stellen geklatscht wird, dann dreht er sich noch ärgerlich zur Seite. Und von seiner Art und Weise, also von diesen ganzen sparsamen Gesten am Dirigierpult, erinnert mich so ein bisschen an Günther Wand, um ehrlich zu sein. Ja, und auch was den Rahmen angeht, also das war schon ein würdiges Ambiente. Rund 150 Mitwirkende standen auf der Bühne, großes Sinfonieorchester, 2 Chöre, dann 2 tolle Gastsängerinnen hat er dabei, die Portugiesin Dulce Pontes und die Italienerin Susanna Rigacci. Und so ein Konzert kommt dann eben auch ohne diesen ganzen Schnickschnack aus. Also keine Lichtshow, keine überdimensionierten Leinwände mit Filmausschnitten. Das alles braucht Ennio Morricone nicht für seine Musik. Die steht für sich allein und die wirkt eben auch für sich allein. Das ist das Schöne daran. Im Prinzip hätte man diesen Abend eigentlich auch in der Philharmonie machen können. Das hätte genauso gut funktioniert, nur dass da halt leider keine 11.000 Leute reinpassen. 11.000 Leute, ganz genau. Die ja auch mit bestimmten Erwartungen in so ein Konzert gehen. Manche Stücke wollen sie auf jeden Fall hören, wollen sie nicht missen. Kamen die denn auf ihre Kosten? Ja, also man merkt schon diese Erwartung bei den Leuten. Da geht immer so ein richtiger Ruck durch die Leute, wenn sie ein Stück erkennen. Allen voran natürlich die Musik zu den Sergio Leone-Western, das haben wir eben gehört. Gabriels Oboe aus dem Film The Mission, also das ist ja auch eins von Morricones Lieblingsinstrumenten, diese Doppelrohrblasinstrumente, Oboen, Fagotte, Englischhorn, den hat es ihn wirklich angetan. Und ich dachte, das wäre die Mundharmonika gewesen mit die diesem großen Dudler. Die Mundharmonika auch, ja, definitiv. Aber das, also er hat schon eine Vorliebe für diese Art der Instrumente. Ja, und dann gab es noch die düsteren Klänge zu Tarantinos The Hateful Eight, für die Ennio Morricone ja vor 3 Jahren endlich auch seinen wohlverdienten Oscar bekommen hat. Das waren so diese bekannten Passagen. Aber es war eben ja, Morricones letztes, aber bei weitem nicht sein erstes Deutschlandkonzert. Er war in den vergangenen Jahren schon ziemlich viel auf Tour unterwegs. Und so hatte man schon den Eindruck, dass er keine Lust hatte, mehr immer nur diese großen Erfolge rauf und runter zu spielen. Und so gab es dann auch zahlreiche etwas unbekanntere Werke aus seiner früheren Zusammenarbeit mit Regisseur Pedro Almodóvar zum Beispiel. Fessle mich hieß der Film im Deutschen, ich glaube von 1990 ungefähr war der. Und auch das ein oder andere Stück absolute Musik war dabei, wie sein Ostinato, die Cercade per un'immagine. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Klang sehr. Also das zeigt so dieses unglaublich breite Spektrum von Ennio Morricone, auch stilistisch. Und ich finde es toll, dass er den Mut hat, solche Sachen dann auch zu spielen, die nicht jeder kennt. Dafür zum Beispiel nur ein ganz kurzes Stück aus Spiel mit das Lied vom Tod. Er muss niemandem mehr etwas beweisen, also nicht jedem alles recht machen, sondern kann einfach mal die Stücke spielen, die ihm selber am Herzen liegen. Und das Publikum, das hat ihn gestern Abend so oder so gefeiert. Was macht denn eigentlich diese Faszination Ennio Morricones aus? Nach 60 Jahren immer noch, wenn Sie das jetzt in ein paar Worten zusammenfassen könnten. Diese Faszination, dass er immer noch 11.000 Leute vor die Bühne kriegt. Also er hat ein ganz eigenes Genre geprägt, ein ganz eigenes Klangbild, als er in den 60er Jahren mit seinem Schulfreund Sergio Leone diesen Italo-Western, wie man es dann vielleicht besser nennt, nicht Spaghetti-Western, Italo-Western zum Leben erweckt hat, mit Filmen wie Für eine Handvoll Dollar, Zwei glorreiche Halunken oder eben Spiel mit das Lied vom Tod. Das war was ganz Eigenes, was sie da geschaffen haben, auch ganz anders als dieser Hollywood-Western. Ganz innovative Soundelemente, haben wir schon ein bisschen was gehört, Maultrommeln, Peitschenknallen, Ambossschläge und sowas hat er alles drin. Und auch die Art und Weise zu arbeiten war besonders. Also erst die Musik, dann der Film. Er sagte selbst immer, Filmmusik braucht Raum, um sich entfalten zu können. Diese Klänge, die er dann zum Beispiel für Spiel mir das Lied vom Tod geschrieben hat, die wurden dann ja auch während der Dreharbeiten abgespielt, sodass die Schauspieler sie hören konnten. Das war ja auch absolut außergewöhnlich. Ja, und Sergio Leone sagte über seinen Freund auch mal, er sei mehr Drehbuchautor als Komponist. Also durch die Musik könne er etwas mitteilen, was er sonst hätte zeigen müssen. Das zeigt vielleicht so ein bisschen diese Ausnahmeerscheinung Ennio Morricone, eine Ausnahmeerscheinung in der Filmmusik. Ja, der hat jetzt die letzten Jahre auch so den zweiten oder dritten Frühling schon erlebt, vielleicht auch durch seine Zusammenarbeit mit Quentin Tarantino, der ihn ja wieder ein bisschen aus der Versenkung hervorgeholt hat. Und ganz kurz, wie ist das bei seiner absoluten Musik? Klingt die auch nach Filmmusik? Trägt die seine Handschrift? Vielleicht eher andersrum. Die Filmmusik klingt auch nach absoluter Musik in vielen Teilen. Mhm. Also die steht auch für sich alleine, da braucht man keine Bilder für. Die absolute Musik ist dann schon ein bisschen anders aufgebaut. Das merkt man, ein bisschen größere Bögen vielleicht. Also es ist schon ganz interessant, auch mal diesen Unterschied zu sehen, direkt im Konzert. Arrivederci, hat er gesagt, gestern die Filmmusiklegende. Sein letztes Deutschlandkonzert, Vincent Neumann. Natürlich, Sie blicken auch etwas wehmütig, wie ich hier sehe. Was war denn der schönste Moment für Sie an diesem Abend? Naja, also erst einmal Wehmut ja, aber auch wenn Ennio Morricone seinen Bühnenabschied gegeben hat, heißt das ja nicht, dass wir nichts mehr von ihm hören werden. Also angeblich bemüht sich Tarantino ja immer noch hartnäckig, ihn für sein neues Filmprojekt Once Upon a Time in Hollywood zu gewinnen. Wer weiß, vielleicht klappt es ja noch. Der schönste Moment gestern Abend, obwohl ich ihn jetzt eben für die unbekannten Stücke gelobt habe, muss in diesem Fall sagen, ich hatte wirklich Gänsehaut bei The Ecstasy of Gold aus The Good, The Bad and The Ugly, also zwei glorreiche Halunken ist ja in Deutschland. Vor der Pause hat er den gespielt und dann am Ende als Zugabe nochmal, das ist einfach ein grandioses Stück, ewig jung. Ist auch kein Zufall, dass eine Band wie Metallica das seit vielen, vielen Jahren immer wieder als Auftrittsmusik verwendet. Ja, und ich war tatsächlich auch von der Sängerin von Susanna Rigacci begeistert, die mit ihrer Stimme wirklich dem Original, das war seinerzeit 66, Etta dell'Orso, dem ist sie tatsächlich sehr, sehr nahe gekommen. Und ja, ich hatte schon ein bisschen Gänsehaut. Das ist so eine Melodie, die begleitet einen auch noch beim Einschlafen. Ein schwärmerischer Vincent Neumann. Vielen Dank für diese Eindrücke.